Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter. Der 1. Mai war in alten Zeiten seit jeher ein Fest und ein Feiertag unseres Volkes. Es hing dies zusammen mit unserer langen Winterszeit. Dieser Winter erscheint uns heute nicht mehr als das, was er einst war. Die Welt von jetzt treibt Sport. In unseren Städten strahlt das elektrische Licht. Die Wohnungen, sie sind durch unsere moderne Wärmetechnik zu heizen. Mit anderen Worten, der Winter zeigt sich uns nicht mehr so, wie ihn unsere Vorfahren wohl durch tausende Jahre erlebten. Man muss sich aber in diese Zeit zurückversenken, um zu verstehen, was damals der Frühling bedeutete. Und im 1. Mai feierte man den Frühlingsanfang. Es war das große Frühlingsfest unseres Volkes. Besonders heuer, meine Volksgenossen, müssen wir das schon empfinden. Wir erleben nicht nur einen Frühlingsanfang in der Natur. Wir erleben den Frühlingsanfang in unserem Volk. Es ist schöner, heller und lichter geworden in unserem Volk. Und wenn auch die einen oder die anderen an diesem Licht noch keinen Teil haben oder vielleicht nicht teilhaben wollen, sie werden diese aufgehende Sonne nicht mehr verdüstern können. Über Hass und Zwietracht erhebt sich die neue deutsche Volksgemeinschaft. Dass nun das neue Deutschland diesen 1. Mai anders feiert als einst, ist schon wunderbar. Dass ihn Großdeutschland feiern kann, muss uns alle nur glücklich machen. Dass ihn aber die deutsche Volksgemeinschaft heute feiert, ist wohl das Entscheidendste. Welch eine Revolution der Gedanken, dass wir heute gegen diese Welt von Auffassungen Front machen und sie beseitigen, nicht dadurch, dass wir sagen, eine Klasse wird beseitigt, um eine andere an ihre Stelle zu setzen, sondern dadurch, dass wir es proklamieren, die Klassen werden beseitigt, um an ihre Stelle das Volk zu setzen, die Gemeinschaft zu setzen. Als ich im Jahre 1933 die Macht übernahm, da zeigte sich uns noch Deutschland als der in Einzelstaaten aufgelöste und nur halb zusammengehaltene Stammesstaat. Heute gibt es keine dieser Erscheinungen mehr. Ein Volksreich ist an dessen Stelle getreten, einheitlich organisiert, einheitlich ausgerichtet. Und das Wort ein Volk und ein Reich und eine Führung ist schon wirklich eine Revolution in Deutschland. Denn das müssen Sie auch verstehen, meine Volksgenossen. Kein Führer kann mehr an Kraft einsetzen, als seine Gefolgschaft ihm an Kraft gibt. Was bin ich ohne euch? Was ihr mir nicht gebt, kann ich niemals zu eurem eigenen Vorteil zum Einsatz bringen. Wenn ihr mir eure einmütige Geschlossenheit verweigert, was wollte ich tun? Ich bin ein einzelner Mann. Ich kann den besten Willen besitzen. Der Wille ist nicht mehr wert für euch, als euer Wille wert ist für mich. Und da damit kommen wir überhaupt zum Problem Freiheit. Freiheit, jawohl! Soweit das Interesse der Volksgemeinschaft dem Einzelnen Freiheit gibt, ist ihm gegeben. Dort, wo seine Freiheit die Interessen der Volksgemeinschaft tangieren oder gar beeinträchtigen, hört die Freiheit des Einzelnen auf, dann tritt die Freiheit des Volkes an die Stelle der Freiheit des Einzelnen. Dafür, dass unser Volk richtig erzogen wird, wirkt mir meine Bewegung. Dafür, dass es tapfer verteidigt wird, wirkt mir die deutsche Wehrmacht. Dafür, dass es niemals im Inneren zerfällt, ist mir Garant die deutsche Volksgemeinschaft und in ihr alle die Millionen deutschen Menschen in Stadt und in Land, die ich in diesem Augenblick damit begrüße. Unser großdeutsches Reich und unser Volk von Ost